Sauerland. Alles kann man nicht so lang sein kann. Grüne Berner vom Strand. Den vergess ich nie. Ha ha ha. Von dem Rassurz, da mach ich den Boss. Drei Museum, die Magen Kolosseum. Da mach ich den Werther, so und so härter. Hallo dort vom Sauerland. Alles Paradies, so lang sein kann. Grüne Berner vom Strand. Den vergess ich nie. Ha ha ha. Ha ha ha. Hagen. Auch Rudi hat das Netz gestellt. Hagen ist die Zehe der Welt. Mit Albert wird nicht mehr getanzt. Die Krise ist der Hochfinanz. Macht den Laden dicht. Schwingt uns zum Konsum verzicht. Yeah.